kleiner Schlenker noch dazu. Von der linken Bewegung wurde ja, oder den linken Teilbewegungen, den SPK-Leuten vorgeworfen, dass sie sich exterritorialisieren, das heißt also ausgrenzen aus der Gesellschaft. Und Peter Brückner markiert nochmal deutlich, dieser Vorwurf könnte eher der RAF gemacht werden, weil die sich nun explizit auf gar niemanden innerhalb der Gesellschaftsformation bezieht, sondern sich als Avantgarde von allen, ne, dem Volke dienen, bezeichnet, während die Krankheit, die Kranken an und für sich ja nun wirklich eine sehr große Teilpopulation innerhalb der Gesellschaftsformation sind, sodass dieser Begriff, also der Versuch einer Abwehr ist, sollte das dann auch interpretiert. Das finde ich noch sehr wichtig, weil die waren also gleichlautend. Ne? RAF und SPK wurden von größeren Teilen der Linken als avantgardistisch und völlig außerhalb der Gesellschaftsformation operierend dargestellt und auch angeprägt. Ich finde aber, Peter Brückner differenziert da.